Ihr Himmel lässt nach langem Weinen die Glückessonne wieder scheinen. Das Schicksal ist nicht stets erbost. Ihr Himmel lässt nach langem Weinen die Glückessonne scheinen. Das Schicksal ist nicht stets erbost. Wir werden nicht beständig trauern. Das Unglück kann nicht ewig dauern. Drum bin ich auch beim Schmerz getrost. Wir werden nicht beständig trauern, das Unglück.